Zweitens, such bewusst den Zugang zu jenen, die du insgeheim Control-Freaks nennst. Hör ihm mal zu. Du musst ja nicht gleich alles übernehmen, das wird dir eh nicht gelingen, doch sie können dir helfen, den Wert von Struktur zu erkennen. In unserem Unternehmen arbeitet ein Mensch, ich schätze ihn sehr, dessen Persönlichkeitsprofil quasi das Gegenteil von meinem ist. Auf einer oberflächlichen Ebene bin ich für ihn der chaotisch-kreative Chefschreck. Und er für mich manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, die kleinkarierte Bremse meiner tollen neuen Ideen. Auf einer tieferen Ebene des Respekts für die Verschiedenartigkeit reift mehr und mehr die Achtung für den Wert, den jeder von uns in das System einbringt. Wo lechzt dein Leben nach einem Mindestmaß an Struktur? Und gibt es eventuell jemanden, der dir dabei helfen kann? Achte Systeme, die dir Struktur aufzwingen. Ja, zum Beispiel auch das Finanzamt. Glaub mir, es ist ein wunderbarer Lehrmeister. Noch ein wichtiger Punkt. Trainiere ein Mindestmaß an Integrität dir und anderen gegenüber, indem du einige wichtige Lebensregeln aufstellst und auch einhältst. Zum Beispiel, jetzt bekomm keinen Schreck, Pünktlichkeit. Ich drücke es mal esoterisch aus. Wenn du immer wieder Vorhaben vorgibst, die du dann nicht einhältst, irritierst du das Universum im höchsten Maß und die von dir bestellten Päckchen landen immer wieder an falschen Adressen. Noch ein Tipp. Regelmäßig bewusst zu verzichten, zum Beispiel beim Fasten, verfeinert deine Fähigkeit, den Reichtum deines Lebens zu genießen. Und jetzt noch speziell zu deinem finanziellen Reichtum. Wenn du mehr Reichtum auf dieser Ebene generieren willst, brauchst du einen klaren Überblick über deine Finanzströme. Und zwar immer. Über deine Ausgaben und Einnahmen. Du brauchst die Bereitschaft, auf unwesentliche Ausgaben zu verzichten und ein einfaches System, um eine Mindestmenge an finanzieller Energie anzusparen. Wenn es uns gelingt, das jungfräuliche Prinzip der Ordnung entspannt ernst zu nehmen, dann schenkt es uns Klarheit und im Chaos des Lebens einen so wichtigen Ruhepol. Damit unsere Kreativität frei abheben und die Sterne erreichen kann, braucht unsere Rakete eine stabile, sauber gefegte Start- und Landebahn. Glaub mir, ein Mindestmaß an Ordnung ist sexy. Wer hätte gedacht, dass ich Chaot das nochmal sage? Umsetzungsimpulse Jungfrau. Genieße die geführte Meditation Kristallklare Klarheit. Du findest sie im Downloadbereich auf der Webseite. Für alle, die ihre liebe Not mit diesem Prinzip haben, finde eine positive Beziehung zu einem angemessenen Maß an Disziplin und Genauigkeit. Mach dir bewusst, dass du ohne diese Tugenden sehr wahrscheinlich nie etwas Dauerhaftes erschaffen wirst. Und dass das, was du Freiheit nennst, sehr wahrscheinlich eine Menge Unfreiheiten mit sich bringt. Wenn du etwas Befriedigendes erschaffen möchtest, braucht es deine Hingabe, auch an die Details. Vakuum zieht frischen Reichtum an. Erschaffe in deinem Leben eine wohltuende Leere, indem du alles weggibst oder verkaufst, was du nicht regelmäßig verwendest. Nimm dir am besten jeden Tag einen Raum vor. Nutze diese Lehrungslektion gleich, um Ordnung zu schaffen. Es ist übrigens legitim, sich dabei Hilfe von einem strukturierteren Menschen zu holen. Räume auch deinen Kopf auf. Gehe nur so viele Vorhaben ein, wie du auch bewältigen kannst. Denn jedes nicht erledigte Projekt ist ein offener Loop in deinen Verstand und bindet unnötig Energie. Wenn du auch finanziell reicher werden möchtest, beginnt dies mit einer genauen, jungfräulichen Auflistung deines aktuellen Vermögens. Geld, Immobilien, Schulden, alles. Dann brauchst du außerdem ein einfaches System, zum Beispiel eine Haushaltssoftware, um einen genauen Überblick über alle Einnahmen und Ausgaben zu behalten. Nutze Reinigungsrituale wie das Putzen deiner Toilette als eine Meditation. Wickle diese Arbeiten nicht widerwillig ab, sondern stelle dir dabei vor, dass du gerade dein gesamtes Leben sauber putzt. Sieh zum Beispiel die Fugen der Badkacheln als die Fugen zwischen deinen Gedanken, die du endlich einmal wieder freilegst. Hast du für deine Arbeit und dein Zeitmanagement ein System, das dir angemessen Überblick schenkt, ohne dich zu sehr einzuengen? Wenn nicht, hol dir Hilfe. Fasten ist eine hervorragende Möglichkeit, endlich mal wieder auf vielen Ebenen auf Null zu kommen und diese Kargheit sogar zu genießen. Die Kultur einer alltäglichen Achtsamkeit durch Meditation oder einfache Achtsamkeitsübungen schärft unsere Sinne für die Details des Lebens und lässt uns Einfachheit wertschätzen. Bewusst praktizierte Dankbarkeit, zum Beispiel als kleines Ritual vor dem Einschlafen, öffnet unseren Blick für den bereits existierenden Reichtum. Es ist essentiell wichtig, zwischen der natürlichen Vollkommenheit aller Dinge und menschengewollter Perfektion zu unterscheiden. Mach dir klar, dass es Perfektion nicht gibt. Sie ist ein Anspruch, der in unserem Über-Ich entwickelt wird und der unser gesamtes Leben vergiften kann. Perfektion basiert immer auf menschlichen Urteilen. Vollkommenheit offenbart sich, wenn du darum bittest. Du wirst erstaunliche Offenbarungen erleben, wenn du gerade beim Betrachten der Aspekte deines Lebens, die dich ängstigen oder nerven, das ernst gemeinte Gebet sprichst: Bitte, Leben, offenbare mir deine Vollkommenheit auch darin. Lerne zwischen falscher, antrainierter, meist moralinsaurer Bescheidenheit und natürlicher Demut zu unterscheiden. Demut reift, wenn du entspannt die Winzigkeit deiner Existenz anerkennst. Ein Wert dieses Prinzips liegt in klarer, effektiver Spezialisierung in Teams. Nicht jeder von uns muss alles können. Worin bist du richtig gut? Wofür brauchst du Hilfe? Wenn du sehr strukturiert bist, bring den Kreativen Achtung entgegen. Ohne sie erstarren eure Projekte. Wenn du eher chaotisch bist, achte die Ordnungsgeber. Sie geben deinen Höhenflügen einen sicheren Boden zum Abheben und Landen. Wenn dieses Prinzip stark in dir vertreten ist, frage dich, wie kannst du deine Beobachtungsgabe, deine Genauigkeit und Ausdauer andere Menschen zur Verfügung stellen, privat und beruflich? Wenn du zu Krümelkackerei neigst, mach dir selbstironisch bewusst, dass du deine Umgebung sehr wahrscheinlich des Öfteren kolossal nervst. Lach mal über dich. Geh es mal locker an. Wenn das Universum einmal gezwinkert hat, dann bist du eh nicht mehr da. Ich empfehle allen Zwangis, also zwanghaft Menschen, ab und zu die sogenannte Sternenstaub-Meditation. Setz dich hin, schließe deine Augen, beam dich in eine stille, weite, 13,5 Milliarden Jahre alte Weltall und schau von da auf unsere kleine Erde. Sieh deinen winzigen Körper da unten. Gebaut aus dem Staub von 3 Generationen bereits verloschener Sterne. Und mach dir klar, wie einzigartig, wundersam und gleichzeitig kurz deine Lebensspanne ist. Wie willst du diesen Moment erleben? Verkrampft oder lässig? Und wie ernst kannst du deine Versuche, das Leben zu kontrollieren, von hier oben noch nehmen? Hey, take it easy.